Der Notfall erfordert alles. Von Eugen Egner. Regie Petra Feldhoff. Große Angst trieb einen Mann namens Haag um. Ihm löste sich vor Bänglichkeit der innere Mensch total auf. Mit seiner großen Angst, gegen die es kein Mittel gab, stand Haag eines Tages am Straßenrand. Da sah er, wie ein Radfahrer, ein älterer Mann in grauem Mantel, mit dem Vorderreifen in eine Straßenbahnschiene geriet. Vorsicht! Haag lief voller Hilfsbereitschaft zu dem Gestürzten. Am Boden, gleich neben dem noch zitternden Fahrrad, lag der Verunglückte, verwickelt in seinen grauen Mantel. Sind Sie verletzt? Ich denke nicht. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Können Sie Ihre Beine bewegen? Hoffentlich trägt er keinen bleibenden Schaden davon, dachte Haag. Danke, junger Mann. Sie haben mir das Leben gerettet. Hier ist meine Karte. Oh, Mechaniker, der. Sie sind der Mechaniker? Der Mechaniker, jawohl. Ich kann alles reparieren, was es gibt. Haben Sie etwas, das ich Ihnen zum Rekompens reparieren kann? Nein, direkt zu reparieren habe ich eigentlich nichts. Aber mein Lebensmut ist beschädigt. Mir löst sich vor Angst der innere Mensch total auf. Kleinigkeit. Das habe ich ihm nur behoben. Also ich weiß nicht. Das ist eher etwas Psychologisches. Nichts für einen Mechaniker. Keine Sorge, junger Mann. Wie ich schon sagte, ich kann alles reparieren, was es gibt. Auch die Mechanik Ihres inneren Menschen. Lassen Sie mich nur machen. Also ich weiß wirklich nicht. Vertrauen Sie mir. Den Schaden habe ich gleich behoben. Gestatten Sie? Haag hatte Angst, der Mechaniker könne mit seinen undurchschaubaren Manipulationen einen noch viel größeren Schaden anrichten. Doch er wagte nicht, seine Bedenken zu äußern. Stattdessen zwang er sich zur Ruhe. Wie ich sehe, stimmt bei Ihnen etwas nicht mit der zerebralen Übersetzung von Umweltwahrnehmungen in sprachliche Begriffe. Das Leben, das Existieren, welches in Wirklichkeit eine Lust und Freude ist, erscheint Ihnen deshalb irrtümlich als beängstigender Zustand. Ein reines Übersetzungsproblem. Ich werde Ihr seelisches Getriebe justieren. Halten Sie still. So. Ich brauche nur hier ein wenig. Ja. Und hier. So. Es scheint gute Ordnung zu sein. Sie sind einer der besten Mechaniker, die ich je gesehen habe. Die Angst ist so weit von mir. Eine alte Ära liegt hinter mir. Ich hatte eine große Menge Angst. Jetzt nehme ich es mit der Ruhe. Doch kaum hatte er dies gesprochen, musste er feststellen, dass etwas nicht stimmte. Mechaniker, was hat dies zu bedeuten? Was ist es? Die Sprache. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Verwunderlicherweise. Welcher Art ist das Problem? In meinem Gehirn gewahre ich eine Missgestalt der Sprache. Ernsthafte Störung. Ich beginne, das ganze Bild zu sehen und habe Mühe, meine Selbstkontrolle zu bewahren. Dies ist ein unglücklicher Verderb der Sprache. Ich hätte mich nie in Ihre Reparatur meines Problems einlassen dürfen. Dies ist sehr seltsam. Aber ich denke, ich fange an, Ihren Punkt zu verstehen. Sie denken doch nicht, dies könnte eine Sprachfressung sein? Ermuntern Sie sich. Ich will tun, was ich tun kann. Die Finger des Mechanikers flogen. Sie wirbelten und endeten, machten sich kundig über die Sprachfressung. Mit einem Gesicht voller Bedrückung kam seine Stimme. So wie sie mal war, wird die Sprache nicht wieder. Nein, der Schaden geht ziemlich tief. Bis ins Realitätsmuster selbst. und in die Natur aller Dinge. Die Sprachfressung ändert jede Phase des wirklichen Lebens. Ich will verdammt sein, dies ist eine ernste Sache. Es ist meine Hoffnung, dass ich etwas tun kann. Scharen Sie die volle Wirkkraft des Genius Ihrer Hände zusammen. Der Notfall erfordert alles. Wieder dränge ich Sie, die Sprache zu reparieren. Solch verwickelte Arbeit lag nie in meiner Linie. Die Sprache ist bis zur Nichtwiedererkennbarkeit zerstört. Dies war wie ein Granatenschock. Harks Magenmuskel verkrampfte. Er schrillte in Agonie. In seinem Kopf tönte es. Klang und Widerklang. Seine Stimme erklang dünn und durchzittert von Entsetzen. Wie können wir mit einem solchen Faktor fertig werden? Zeit verging. Ein endloser Augenblick, ohne Maß, fremdartige, unwandelbare Zeit. In einer kurzen Sekunde dann verblich alle Erinnerung an das alte, durchbrochene, vor Verwirrung zersplitterte Sprachmuster und den Reparaturschaden der Fressung. Eine alte Ära lag hinter ihm. Er begann leichter zu atmen. Sie signalisierten einander. Es scheint guter Ordnung zu sein, sagte Hark, blinkte. Kommen Sie. Ich möchte Dinge für Sie tun. Ich bin neugierig, Sie bei mir zu Hause zu sehen. Es ist meine Hoffnung, dass Sie dort mit Getreide und Ähnlichem gefüttert werden. Meine Frau könnte ein Wort mit Ihnen haben. Und ganz unbedingt sollten Sie beginnen, meine Nichte kennenzulernen. Ihre Nichte? Nun ja, nein, sie ist nicht eigentlich meine Nichte. Ich habe sie gebaut. Kann dies wahr sein? Sie haben sie gebaut. Ich bin über sie überrascht. Nein, Sie haben recht, ich habe sie nicht gebaut. Kein Mensch ist in der Lage, Nichten zu bauen, was natürlich so ist, wie es sein muss. Aber lassen Sie mich sagen, dass sie eine ganz verteufelt sonderbare Person ist. Ein verdrehtes Stück. Er schwoll ein wenig an, vor Stolz. Blinkte. Aber lassen Sie mich sagen, dass ich jetzt anfange, meine Meinung zu ändern. Ich habe die Nichte doch gebaut. Sie ist sehr wie ein Lebewesen. Wirklich sehr. Hübsche Sache. Was ist der Name der Nichte? Nummer eins. Nummer eins. Hübscher Name. Ich wünsche, Sie zu sehen. Hark war jetzt töricht und spielversessen. In hoher Fahrt strebten sie dem Haus des Mechanikers zu. In gewisser Weise hoffe ich, Ihre Nichte wünscht mich. Das würde das Problem des Kennenlernens sehr viel einfacher machen. Umso mehr Grund für sich zu sprechen. Bis jetzt sind Sie so weit von ihr. Genauso wie jeder sonst. Ich hoffe, Sie können etwas mit ihr tun. Sich etwa so entpuppen wie ein Schwiegersohn. Sie waren dahinrasend, indes es darunter surrte. Doch lassen Sie mich sagen, was ich stets zu sagen pflege um diese Zeit, bevor wir von der Nichte weitersprechen. Dies ist die Stunde für die Schadenauslese. Begehrtes Vergnügen. Ich möchte, dass Sie beim Empfang der Elektrostrahlen dabei sind. Vor dem Empfangsgerät. Oh, wir sind fast da. Setzen wir besser das Tempo herab. Sie glitten zum Pflaster. In der stillen Halbdunkelheit flammten Lichter an. Der Tag begann zu gehen. Ein frösteliger Dämmer drängte gegen die Häuser und um sie herum. Die Straße war verödet. Der Mechaniker näherte sich mit Hark über raue Steine nach Hause, trippelnd fast. Aus ihren Nasenlöchern dampften Wolken. Düsternis umhüllte sie. Sie schritten zusammen. Dies war der Ort zum Ausstrecken und Entspannen, das Haus des Mechanikers. Sie hielten fast schon davor. Das Grundstück in der blinden Gasse dehnte sich hinaus in totaler Dunkelheit. Der Mechaniker verhielt vor der Haustür und regulierte mit verstohlener Umsicht das Schloss. Oh, dies ist der Ort. Oh, fast Zeit. Er trat ein, blinkte. Vor ihnen lag die allgemeine Empfangshalle. Ihre Herzen krampften zusammen in behaglichem Gefühl. Der Arbeitstag war aufgebraucht, die Mußzeit begann Stufe für Stufe. ich habe genug gehabt. Die Schadenauslese im Empfangsgerät ist alles, was ich jetzt möchte. Viele Menschen sind süchtig nach diversen Formen des Entspannens. Ich fürchte, ich bin es nur nach dieser. Mein Gehirn taumelt im Gedanken daran, zählt die Zeit bis dahin. Hören Sie, im Haus gibt es kein Geräusch. Das Licht ist herabgeschaltet. Und sehen Sie dort, dort hängen zwei Spazierkäfer bei der Tür. Ziehen wir unsere jackenartigen Mäntel aus und hängen sie dazu. Es scheint gute Ordnung zu sein. Warmes Licht filterte aus der Küche heraus, traf auf sie. Ein Strom warmer Luft drang zu ihnen, umschmeichelte sie. Sie schlenderten hin und betrachteten die Szene drinnen. Sie begannen, das ganze Bild zu sehen. Am Tisch, auf steiflehnigen Stühlen, saßen die Frau des Mechanikers und die Nichte, nahmen etwas durch noch zu später Zeit. Hark sah die Nichte, strich sich mit schmalem, verzücktem Gesicht das Haar von den Augen zurück. Jene Frau dort, mit dem Busen. Der Gedanke prallte gegen sein Gehirn wie ein Granatenschock. Dies ist sie. Ist Nummer eins. Kann dies wahr sein? Ich will verdammt sein. Der Mechaniker hat sie gebaut? Erstaunlich, dass ein Mann kann. Mein Herz krampft zusammen. Die Luft ist voll Spannung. Es ist Abend. Just Zeit für die Schadenauslese. In ein paar kurzen Minuten werden die Elektrostrahlen vom Außenfühler aufgefangen und vom Kurbelrelais verwandelt, im Empfangsgerät ankommen und sich als sicht- und hörbare Kombination im unmittelbaren Monitor bemerkbar machen. Genau als wäre dies die natürlichste Art und Weise, aus der Luft herbeizuklingen. Am interessantesten ist immer das Thema der Vernichtung. Die Leute liegen danach auf der Lauer, lieben es, ihre diversen Ursachen zu sammeln und Gespräche darüber zu haben. Tag nach Tag können sie in glücklicher Erbitterung über Dinge diskutieren. Etwa über verbranntes Metall, teilzerstörte Stücke, Dinge halb in Ruinen oder in eine Million Fragmente zerbrochen. Darum bin ich irgendwo tief in mir selbst überrascht über meine Frau. Sie jetzt noch mit der Nichte in der Küche zu finden? Wissen Sie nicht, dass die Zeit fast hier ist? Dies ist seltsam. Was geht hier vor sich? Er steckte den Kopf in die Küchentür, blinkte. Mit gekreuzten Armen, die Hände auf den Hüften, starrte er nervös, seine Stimme sorgfältig kontrollierend. Noch geschäftig? Fast Zeit? Was ist es, das euch aufhält? Unsere Nichte muss noch lernen, was es mit den Zahlen auf sich hat. Doch sie zu lehren, wird eine harte Nuss werden. Du meinst, sie hängt immer noch zurück? Guter Gott im Himmel. Nichts wird tatsächlich gelernt. Jede Erinnerung verblich in einer kurzen Sekunde. Dies ist eine reale Tatsache. Ich will verdammt sein. Ihre Gedankenkraft ist zu schwach. Unnütz verschwendet möchte ich meine Bemühung jedoch ganz unbedingt nicht sehen. Das ist so ziemlich alles, was ich ertragen kann. Ich werde berichten, um zu sehen, wie die Nichte vorankommt. Berichten? Dies ist nicht die Zeit. Ich bin verteufelt beunruhigt. Umgehend kann die Schadenauslese beginnen, gesendet zu werden. Ich wünsche, sie zu sehen. Es ist noch nicht völlig zu spät. Das Wichtige ist, jetzt im Empfangsgerät die Zustände und Sonstiges zu beobachten. Ich entferne mich. Ach, übrigens, dies ist ein Fremder, der mein Leben gerettet hat. Er ist wie hierher gerufen worden durch die Zeit hindurch. Wird bei uns leben, bis er, ich hoffe es nicht, zurück widerstrebt in seine Welt. Hark nickte, blinkte. Die Schadenauslese, begehrtes Vergnügen. Gewiss signalisiert der Sender heute Abend wieder eine neue Vernichtung. Dies ist so weit von uns. Ich will verdammt sein, aber ich will tun, was ich tun kann. Bin sehr bestrebt, der Nichte die Zahlen beizubringen. Der Notfall erfordert alles. Sie muss begreifen, dies. 51 gleich 23 plus 28 zu 23 zu 28 geteilt durch 2 gleich 14 und 28 durch 4 gleiche 7. Ist dies nicht fabelhaft? Nun aber bin ich sehr bestrebt, ihr noch ganz andere Zahlen zu geben, auf dass sie dunste vor Staunen. Was ich aus diesen Papieren herausfinde, ist ein Jahr hat 31.449.111 kurze Sekunden. Sie zählte methodisch, das Gesicht leer vor Würde. Meine Frau entzündet einen nutzlosen Konflikt. Was ist ihre Therapie dahinter? Die Nichte will mit diesen Zahlen in keinerlei Gestalt oder Form etwas zu tun haben. Mit bebendem Frontallappen hasst sie ihre Tante dafür, verlangt ihr Leben. Sie sitzt nicht straff, sondern wie ein hingespreiztes Bündel, benommen und betäubt, hört mechanisch zu. Es schwebt ein Gefühl des Versagens über ihr. Ihrer Selbstbewusstheit ist die Macht gestohlen. Mit ihrem Gesicht voller Bedrückung und feuchtem, schwerem Schweiß harrt sie auf ein Entkommen, will davonschlüpfen. Fast beginnt sie in Schlaf zu fallen. Zieh die Zunge ein, Nichte. 432 ist die heilige Zahl der Germanen. Die Grundzahl der indischen Yoga-Periode. Wenn man sie mit der Sekundeneinheit multipliziert, so ergibt das Produkt jene eigentümliche Zahl 25.920. Die Natur der Dinge ist in der Gewohnheit, sich selbst zu verbergen. Sie wendeten sich um und strebten aus der Küche, begannen wieder zurückzugehen. Was für eine Art von Ort ist dies? Säuberliches Zimmer. Mein Elektrostrahlenempfangsraum. Dies ist, wo ich ausstrecke und entspanne und in meiner Mußzeit die Schadenauslese empfange. Hier lasse ich die Kontrollen am Empfangsgerät rotieren. Elektrostrahlen werden vom Außenfühler gefangen und über das Kurbelrelais auf dem Bildschirm zu einer sicht- und hörbaren Kombination verwandelt. Beharrliche Schallwellen treffen von überall her auf sie, dröhnen im Bogen. Es herrschte ein tiefes Licht. Hocken wir uns auf den Boden bei dem Empfangsgerät? Warten auf die Schadenauslese? Wissen Sie, dieser Ort hat eine sonderbare Wirkung auf mich. Ich könnte mich hier nicht dazu bringen, zu rauchen oder Papier herumzuschmeißen. Meine Stimme kommt wie ein behagliches Geräusch. Richtig. Es fühlt sich gut hier. Wir haben eine volle Restperiode. Entzünden Sie eine Zigarette. Haben Sie gehört? Das Empfangsgerät gab ein knallhartes Signal. Die Schadenauslese beginnt gesendet zu werden. Das Gesicht des unmittelbaren Monitors erscheint. Sein Sprecher hat ein Wort. Dies ist die Schadenauslese. Wieder sind große Zerstörungen zu signalisieren. Wir werden auf dies zurückblicken als einen großen Tag. Die Abbildungen auf dem Empfänger nehmen deutlich Gestalt an. Ich beginne es zu sehen. Sich für alles wappnend, blickte Hark auf den Bildschirm. Die Nichte war so weit von ihm beim Herausfinden über die Zahlen. Es war gerade 1 Uhr nachts, als das Geräusch erklang. Der Maschinist hörte etwas wie ein plötzliches Malen oder Malmen und sah im gleichen Augenblick verschiedene Maschinenteile krachend im Maschinenhaus herumfliegen. Das Maschinenhaus war ein Tollhaus aus Lärm, das von konvulsiv herumfliegenden Teilen enorm durchgestaucht wurde, indes diese einen entscheidenden Zoll forderten. Sie brachten die Mauern zum Einsturz im Dröhnen von Trümmern und Gips. Einiges war von der Maschine abgeflogen und bis zur Nichtwiedererkennbarkeit zerstört. Anderes total verbogen und stark beschädigt. Der Maschinist sagte, er hörte all den Tumult. Gefressen und korrodiert. Gefressen und korrodiert. Passen Sie auf. Es werden noch viel mehr Vernichtungen signalisiert. Da! Dies ist der ineinander verschmolzene Boden einer Station. Kaputt, kaputt, kaputt. Vernichtete Maschinen, gedörrt und fast bis zum Grund verkohlt. Kaputt, kaputt, kaputt. Der Vernichtung geht stets der Fressungsschaden voran. Das heißt, Teile sind angefressen, manche sogar völlig weggefressen, also schon vernichtet. Reparieren lassen Sie sich in keinem Fall, denn Ihre Anordnung bedingt eine Anfressung. Es gibt keine Vermeidung der Fressung. Kritisch verletzte Menschen wurden mit roten Verletzungen ins Generalhospital geliefert, nachdem ein Alarm gesendet worden war. Manche sogar zu Tode befördert. Unheil! Gefressen und korrodiert. Kaputt, kaputt, kaputt. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Schadenauslese. Oh nein! Ist es schon Zeit? Das Gesicht des unmittelbaren Monitors erlischt. Die sicht- und hörbare Kombination verschwindet. Ein Schweigen tritt ein. Noch ein bisschen länger. Ich will verdammt sein. Auf der Treppe draußen sind Schritte. Es ist meine Frau. In ihrer komischen, rollenden Art Stufe für Stufe treppabwärts flutend. Dann ist das Lernen der Zahlen beendet. Wie lange wird es der Nichte vorhalten? Die gleich alte Geschichte. Nichts wird tatsächlich gelernt. Nun muss sie schlafen. Genauso wie jeder sonst. Doch sie ist sehr speziell. Erschöpfung beginnt sich auf mich herabzusenken. Ich bin müde und schlafbereit. Er erhob sich, bürstete sich ab, blinkte. Draußen war es pechfinster. Nacht umhüllte alles. Ohne Widerstreben gelangte Haag auf die Füße und ließ sich vom Mechaniker packen und hochhalten. Ich habe genug gehabt. Ins Bett ist alles, was ich jetzt möchte. Ich entferne mich in mein Schlafzimmer. Lassen Sie mich Ihnen sagen, bevor Sie beginnen, in Schlaf zu fallen, dass Sie hier im Elektrostrahlenempfangsraum schlafen können. Es ist meine Hoffnung, dass es guter Ordnung sein wird und Sie darin gut schlafen werden. Sollten Sie während der Nacht wünschen zu lesen, hinterlasse ich Ihnen Zeitungen. Über viele Wochen hinweg. Namen, was ich finden konnte. Umfasst das ganze Jahr. Hübsche Nacht. Treffen Sie mich morgen in der Frühstückskammer. Danke. Hübsche Nacht. Der Mechaniker begann zurückzugehen, das Licht herabschaltend. Ohne ein Flackern von Zweifel legte sich Haag den Kopf auf sein Kissen gestützt. Dies war der Ort zum Ausstrecken und Entspannen. Das machte das Problem des Schlafens sehr viel einfacher. Eine volle Restperiode lag vor ihm, ohne Bewegung oder Mühe. Er schmatzte im Vorgefühl des Schlafes mit den Lippen. Aber liegend ruhte er nicht behaglich, sondern warf sich von Seite zu Seite, unfähig zu schlafen. Sein Gehirn taumelte, sein Kopf war bedeckt von Feuchtigkeit. Er hörte alle Geräusche ungeheuer kritisch laut. Die Phoneinheiten waren große, multiple, weil seine Nerven wild vibrierend außer Kontrolle waren. Unmassen unbehaglicher Geräusche waren eine Drohung für den Schlaf. Er stellte sich hoch, im Zustand rasanter Schlaflosigkeit. Das ist so ziemlich alles, was ich ertragen kann. Etwas muss mich amüsieren. Doch ich bin nicht genügend interessiert für die Zeitungen. Ich will die Kontrollen des Empfangsgeräts rotieren lassen. Doch da ist keine sichtbare Kombination auf dem Bildschirm, nur ein Spluttern und Prasseln. Leises Geflüster kräuselt zu meinem Gehirn wie ein Hauch von Rauch. Stimmen ohne Inflexion kommen und haben ein Gespräch. Haag stand lauschend, blinkte. Major? Mit schwimmendem Kopf hörte er die Stimmen. Ist dies der Ort, den wir im teleskopischen Visier hatten, halb über die Galaxis hinweg? Wir sind fast da. Setzen Sie besser das Tempo herab. Haben Sie für alle Fälle Notgeräte und Feuerleitgeräte zur Hand. Eine attraktive Aussicht, wie ich einräumen muss. Rollende, bewaldete Hügel, grüne Hänge voll blühender Blumen und endlose Ranken. Lassen Sie die Kontrollen rotieren und geben Sie mir die Kontrollenkarte. Ich will verdammt sein. Dies ist sonderbar. Ist es wahrscheinlich, dass ich ein psychologisches Phänomen erlebe? Unter Berücksichtigung sämtlicher Tatsachen ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass dies eine reale Tatsache ist. Die Stimmen entpuppen sich nicht etwa so wie Einbildungen, sondern kommen aus dem Empfangsgerät. Ich muss über den originalen technischen Grund hinter den Stimmen herausfinden. Doch ich bin kein Forschungswissenschaftler. Fast Zeit, Major. Ich beginne das Gespräch zu verstehen. Gravitätsantrieb abgestellt. Alles scheint guter Ordnung zu sein. Ich will verdammt sein. Major, was hat dies zu bedeuten? Das Schiff ist ein Tollhaus aus Lärm, das von den zündenden Landungsdüsen enorm durchgestaucht wird. Dies ist kein Spaß mehr. Es wirft uns von Seite zu Seite. Das Schiff wird umgehend auseinanderfallen. Der Raum ringsum hüpft. Lassen Sie die Kontrollen rotieren. Ich werde einen Alarm senden lassen. Mein Herz krampft zusammen. In meinem Kopf tönt es. Klang und Widerklang. Sterne sprühen rings um mich. Schmerz geht durch mich durch. Mein Körper schrillt in Agonie. Wir blicken auf den Tod voraus. Unheil! Vernichtung! Haag stand schlaff, hängeschultrig. Seine Augen waren von glasiger Unbeweglichkeit. Ein fremdartiges Gefühl kalter Erstarrung befiel ihn wie ein fahles, ausgestopftes Kaninchen. Der Gravitätsantrieb schweigt. Das Schiff steht bewegungslos. Dies ist der Ort. Niemand kritisch verletzt. Aufstellung nehmen bei der Aussteigeluke. Öffnen Sie eines der Schlösser. Aber lasst mich sagen, was ich gestern sagte, bevor ihr anfangt auszusteigen. Was ist es, Major? Es gibt viele Gefahren auf diesem Planeten, bei weitem genügend, um uns auf der Hut zu halten. Dies ist eine ernste Sache, aber es stimmt. Öffnen Sie die Aussteigeluke. Wir wollen aussteigen und unsere Beine strecken. Sie haben meinen Befehl erhalten. Sehen Sie, es scheint guter Ordnung zu sein. Hübsche Nacht. Der Planet ist lieblich. Der Landeplatz dehnt sich hinaus in totaler Dunkelheit. Haben Sie auf alle Fälle ein Notgerät zur Hand? Wir kennen uns mit der Atmosphäre noch nicht aus. Wir haben sie aber doch im Labor schmecken können. Trotzdem, Sie sollten besser eine Mahlzeit haben. Sonst betreten Sie den Planeten ohne Begreifen, mit leerem Magen und benommenem Gehirn, sich bewegend wie eine Maschine. Was genau sind all diese Sachen? Haag sackte ein Stück, bewegte sich unbehaglich. Mit weißem, angewidertem Gesicht hörte er die Stimmen tonlose Klänge singen. In ihnen vibrierte Hysterie. Oh, Nummer 1 Person, glutende, glühende, flammende, die du dich erhobst zu einer andersartigen Form von Existenz. Heilig ist deine Zahl, heiliger noch als 25.920. Wir beten zu du, wir schreien und schrillen und blinken. Milliarden Molekül schwenken und schwingen die kleinen Geisterhändchen. Unser rotes Blinkfeuer zwinkert zu dir herauf. Oh, Nummer 1 Person, glutender Granatenschock. Wir zählen die Zeit, bis wir deinen Atem einsaugen können. Für dich werden wir Terra neu machen. Die Menschheit ist für uns das Material zum Gestalten. Zuerteile uns die Gnade, ein neues Kulturmuster aufzustellen. Oh, Nummer 1 Person, von dir kein Unheil. Dies ist zu viel. Haag raffte sich hoch. Er entwirrte sich und sprang auf. Mit schweren, unglücklichen Schritten ging er zum Fenster. Er stand lauschend und blickte hinaus, blinkte. Da war nirgendwo eine Bewegung oder irgendwelche Lebenszeichen. Ich bin überrascht über Sie. Sie verspürten die Landung nicht mit Sorgfalt und Präzision. Sehen Sie, die Rumpfhülle ist verdreht und verbogen. So wie sie mal war, wird sie nicht wieder. Der Schaden geht ziemlich tief. Ich will verdammt sein, Major. Ich beginne, das ganze Bild des Schadens zu sehen und habe Mühe, meine Selbstkontrolle zu wahren. Wie konnte dies geschehen? Wir hatten doch mit Wirklichkeitssinn geplant, kannten die Chancen. halb über die Galaxis hinweg durch den äußeren Weltraum dahinjagend. In hoher Fahrt war doch alles guter Ordnung. Auf unserer Fahrt so halb zwischen Mars und Erde gab es für einen Fehlschlag keine Chance. Und dann dies. Was glauben Sie, ist der Grund hinter dem Schaden? Sie denken doch nicht, der Gravitätsantrieb ist demoliert. Wie kann ich wissen? Wir müssen über den Schaden herausfinden. Dies ist sehr schlimm. Aber ich denke, wir können auf unsere Verbündeten vertrauen, uns nicht an die frivolen Tyranner zu verraten. Unter ihnen ist einer der besten Mechaniker, die ich je gesehen habe. Der Mechaniker, oh ja, dies ist wahr, Major. Er versteht sich auf jedes, kann alles reparieren, bringt zerbrochene Gegenstände in Ordnung. Wir werden ihm die Operation des Gravitätsschiffs kurz umreißen, dann wird er wissen und alles wird gute Ordnung werden. Alle Zweifel sind weit. Wir hoffen. Ist es vom Mechaniker gewesen, dass die Stimmen gesprochen haben? Was ist die Absicht dahinter? Wem gehören die Stimmen? Was ist ihr Name, ihre Herkunft? Sind sie eine Drohung? Ist dies geheim? Vielleicht werde ich niemals wissen. Nun beginnen wir zu gehen. Hügel abwärts. Die genaue Lokation ist ein Ort namens Reparaturgebäude. Zeigen Sie mir die Kontrollankarte. Dies ist sie, Major. Aber lasst mich sagen, was ich vorhin sagte, bevor ihr anfangt, auf den Grund des Hügels zu schreiten. Was ist es, Major? Dies. Wir müssen uns dazu bringen, uns wie Menschen zu verhalten. Niemand darf wissen. Schmeißen Sie kein Papier herum. Richtig. Wir sind zuvor mit Erdmännern in Kontakt gewesen. Wir wissen, dies ist eine ernste Sache. Major, was hat dies zu bedeuten? Die Sprechfunkabschirm, Kontroll, Farbcodebeleuchtung wechselt von Rot zu Grün. Ernsthafte Störung. Instabilitätsration hinauf über 10. Abhöralarm. Dies ist eine ernste Sache. Aber es stimmt. Jemand irgendwo hört uns. Empfängt unsere Frequenz. Ganz nah von uns. Major, was glauben Sie? Ist sein Plan hinter dem Empfang der Frequenz unseres Sprechverkehrs und seinem Abhören davon? Sie denken doch nicht, dies könnte ein menschlicher Abhörer sein. Hark fühlte ein Prickeln in seinem Kopf. Schrecken schüttelte ihn stoßartig. Kein Mensch kann unsere Frequenz empfangen, dachte ich. Aber ich denke, ich fange jetzt an, meine Meinung zu ändern. Die Strahlung leckt durch. Dies ist der Beweis. Das Abhördiagramm entpuppt sich so wie Terras Homo sapiens. Kann dies wahr sein? Erstaunlich, dass ein Mensch konnte. Ich will verdammt sein. Wir müssen über ihn herausfinden. Was ist sein Ort? Wie wollen wir wissen? Die Sache schafft mich. Finden Sie über ihn heraus. Wir müssen ihn umgehend demolieren. Er weiß. Er kann unsere Strategie sehen. Senden Sie Rückkopplungsstrahlen. Lassen Sie die Kontrollen rotieren. Die Einheiten müssen große, multiple sein. Oh ja. Ich will tun, was ich tun kann, Major. Wunderlicherweise ist die Operation dieses Modells jedoch so weit von mir. Zu viele technische Abers sind noch ungelöst. Ich bin über Sie überrascht. Ja, wenn schon Sie das nicht wissen, schalten Sie besser unsere Frequenz ab. Haben Sie Notgeräte zur Hand. Dies ist kein Spaß mehr. Wir fangen an zu begreifen. Glauben wir. Der Empfang ist aufgebraucht. Die letzten Worte habe ich noch im Ohr. Hark stand und blickte mechanisch hinaus, lauschend. Er grübelte mit dunklem, brütendem Gesicht. Ich fange an zu begreifen, glaube ich. Ist dies nicht eine Invasion? Kann dies eine reale Tatsache sein? Die Invasoren beten die Nichte an als Nummer 1 Person. Und der Mechaniker ist verbündet, repariert ihr verbogenes Schiff. Was ist ihr Programm? Sie werden jede Phase des gesellschaftlichen Lebens ändern, von ihnen Unheil. Sie wollen die Leitung versehen, Terra wollen sie neu machen. Ich will verdammt sein. Dies wird ein unglücklicher Verderb der Menschheit werden. Ich kann die Situation sehen. Es ist ein uraltes Manöver. Der Gedanke prallte gegen sein Gehirn. Gehört dies zur Methode der Natur, die Untüchtigen zu eliminieren? Können Dinge nur überleben als Gruppen durch Gruppengewalttätigkeit? Ist es dies? In gewisser Weise hoffe ich es nicht. Dies ist eine verdammte Sache. Das Wichtige ist jetzt, mit verstohlener Umsicht die Welt zu warnen. Man muss eine allgemeine Aufforderung senden an die Staatspolizei und das Militär. Ich muss den Anruf machen. Irgendwo im Haus suchte er kältesteif den Fernsprecher. Nach einer Weile fand er, was er wünschte. Ist dies die Staatspolizei? Hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, dass ich Sie störe. Invasion. Halb über die Galaxis. Lassen Sie einen Alarm senden. Schicken Sie während der Nacht Autos aus. Schnellverfolgungsfahrzeuge. Überall hin. Zum Blockieren der Straße. Haben Sie Bewaffnung zur Hand? Der Notfall erfordert alles. Hallo? Hallo? Ich will verdammt sein. Die Verbindung war plötzlich zu Ende. Jemand außerhalb des Telefons hatte ein Wort. Und eine Hand presste sich in Harks Arm. Ich bin über Sie überrascht. Ich dachte, auf Sie kann man vertrauen, nicht gleich zur Polizei zu gehen. Sie, die Nichte, die Nummer 1 Person, das verdrehte Stück. Sie haben den Bruch in der Fernsprechverbindung vollzogen. Wir sollten ein Gespräch haben. Lassen Sie uns über Dinge diskutieren. Während Sie mit einer Nadelfasskanone nach mir zielen. Die Kanone ist eine Drohung. Wenn ich abdrücke, sind Sie ein Stück flammender Zinder, gedörrt und fast bis zum Grund verkohlt. Ich habe keine Bewaffnung. Wo ist der Mechaniker? Ich wünsche ihn dringend. Ich hoffe, die Staatspolizei kann etwas mit der Menschheit tun. Vielleicht ist es noch nicht völlig zu spät. Wofür wollen Sie mich? Was bringt Sie hier heraus? Was genau ist Ihr Plan hinter dem Kennenlernen des Mechanikers und Ihrem Besuch hier bei ihm? Bedeutet das irgendetwas? Hark blickte auf, blinkte. Sie konfrontierten einander. Sie ist die Nummer 1 Person? Der Mechaniker hat sie gebaut? Es scheint erstaunlich, dass ein Mensch eine solch exquisite Arbeit fertigbringen können sollte. Ein höchst ordentliches und geachtetes Werk. Sie ist sehr wie ein Lebewesen. Wirklich sehr. Sich für alles wappnend, sagte er: Lassen Sie mich sagen, wie es war, als ich auf ihn traf. Es war gestern, dass dies passiert ist. Die Straße war dunkel und verödet, ein Tümpel aus Schwärze. Da stand ich an der Bordschwelle. Ein Radfahrer erschlängelte sich seine Bahn. Er stürzte wie eine Lawine und glitt zum Pflaster, lag ohne Bewegung. Schlaff öffnete sich sein Mund und hatte ein Wort. Er war am Leben gewesen. Emporgleitend auf die Füße raffte er sich hoch. Seine Kleidung umbaumelte ihn beutlich. Es war der Mechaniker. Wir hatten ein Gespräch und er brachte mich hier heraus, um die Schadenauslese zu empfangen. Begehrtes Vergnügen. Was für eine Menge heißer Luft das war. Das Wichtige ist, wir werden Terra neu machen. Die Erdmänner hatten die Kontrolle und so hatten die Erdmänner Geld. Dies musste enden. Wir sind sehr bestrebt, die Macht zu übernehmen. Wir befinden uns in einem Zustand rasanter Entwicklung. Es gibt für einen Fehlschlag keine Chance mehr. Doch Sie, Herr Hark, sehen unsere Strategie. Sie wissen, dies ist eine ernste Sache. Aber es stimmt. Ich muss sie zu Tode befördern. Es gehört zur Methode der Natur, die Untüchtigen zu eliminieren. Der Notfall erfordert alles. Da war etwas in ihrem Gesicht. Ein alter Ausdruck. Hark griff nach einem der Lichtschalter an der Wand und klammerte sich fest, schaltete das Licht immer tiefer herunter. Das Licht war wie hinausgepresst aus der Existenz. Die Luft war voll Spannung. Tanzend vor Zorn und Entsetzen schlug die Nichte Löcher in die Luft und feuerte die Nadelfasskanone ab. Der Schuss war so hell wie die Hölle und blendete Hark. Ein raues, rücksichtsloses Feuer. Daneben. Ich will verflucht sein. Die Nadelfasskanone ist verbraucht. Die Gnade der Kanone verlangte nicht Harks Leben. Und in der kurzen Sekunde des grellen Lichts konnte er davonschlüpfen. Das machte das Problem des Überlebens sehr viel einfacher. Ich nehme ein paar Felssteine und demoliere die Nummer 1 Person, bis sie kein lebendes Ding mehr ist, sondern nur noch bestehend aus sonderbaren Fragmenten und Stücken. Sie wird nicht mehr fähig sein, sich am Tagesende zu repräsentieren. Lassen Sie mich sagen. Im Zimmer gab es kein Geräusch. Eine kurze Restperiode saß Hark quer auf der Couch, erschlafft. Ich beginne, das ganze Bild zu sehen und habe Mühe, meine Selbstkontrolle zu bewahren. Wie kann ich mit der Invasion fertig werden? Da ist kaum ein Hoffnungsstrahl. Soll ich noch einen Anruf machen? Nimm's mit der Ruhe. Das Wichtige ist, die Fragmente und pilzigen Partikel der Nichte zu entfernen. Ich muss mich hochraffen und letzte Überreste ohne Form forträumen. In einen Karton. Er scharrte den fast überquellenden Karton im Halblicht über den Boden und das Empfangsgerät. Das Finden der Reste war keine Drohung. Hark blickte auf, blinkte. Auf der Treppe draußen waren Schritte. Die Tante trat ein, blinkte. Hübsche Nacht. Wir sollten ein Gespräch haben. Was ist es? Wofür wollen Sie mich? Der Mechaniker wünscht Sie dringend. Jetzt? Dies ist mitten in der Nacht. Der Notfall erfordert alles. Er arbeitet Nacht und Tag. Er versteht sich auf jedes. Kann alles reparieren, was es gibt. Bringt zerbrochene Gegenstände in Ordnung. Darum musste er seine Mußzeit abbrechen, denn ein Schaden wurde signalisiert und muss sofort repariert werden. Eine ernste Sache. Und wofür will er mich? Ich hoffe, ich kann etwas mit ihm tun. Er hat sein Notgerät vergessen. Dies ist es, Notgerät und Einzelteile. Ich bin neugierig, ihn bei der Arbeit zu sehen. Wo ist er? Im Reparaturgebäude. Beginnen Sie sofort zu gehen. Fliegen Sie davon wie ein Känguru. Ich entferne mich. Hark begann zu gehen. Das Notgerät in einer durchsackenden Wolldecke tragend. Nichte und Tante sind jetzt so weit von mir. Doch wer will wissen, ob sich der Mechaniker nicht so wie ein Verbündeter der Invasoren entpuppt? Im Reparaturgebäude werde ich wissen. Die feste Luft über sich kräuselte über seine Beine. Der Tag begann heraufzuziehen. Lichter flammten an. Meile nach Meile ging er in Richtung Reparaturgebäude. Die Frau des Mechanikers hatte ihm den Weg umrissen. Die Straße war jetzt hell und bunt. Menschen rannten herum, riefen und warfen Dinge auf die Straßen. Der Sonnenaufgang war frostig und streng. Das Wetter kam hell und kalt. Noch hatte die Herbsthitze nicht begonnen. Lichtfragmente wiesen ihm den Weg. Endlich verhielt er vor dem Reparaturgebäude. Hark betrat jenen Level, welcher der Erdoberfläche am nächsten war. Er trat ein, blinkte. Hier gibt es jede Neuerung, welche die Wissenschaft hervorbringt. Doch in dem gesamten Kammerraum sehe ich nirgendwo irgendwelche Lebenszeichen. Keine Personen, die Bögen mit Informationen volltippen oder Kunden warten. Sie bleiben alle hier. Nichts. Im Zimmer daneben hat jemand ein Gespräch. Der Mechaniker in seinen verfleckten Overalls wird nicht verstehen, wenn wir bereits wieder zu unserem Schiff zustreben. Wir wollen das Schiff so schnell wie möglich zurückzufordern und fragen, wie nahe seine Verfertigung ist. Zurück wieder zu Land und Rasse wollen wir halb über die Galaxis hinweg. Diese Stimmen, wie aus dem Empfangsgerät. Und ist es nicht schon wieder vom Mechaniker gewesen, dass sie gesprochen haben? Wieder habe ich den Verdacht, den ich zuvor hatte. Langsam beginne ich, den Punkt hinter all dem zu sehen. Ich muss mich mit dem Mechaniker konfrontieren, über ihn herausfinden. Doch es ist ein Traum. Meine Selbstbewusstheit sinkt. Hallo? Ist dies die allgemeine Empfangshalle? Jemand hier? Ich wünsche, den Mechaniker zu sehen. Was mich hier herausbringt, ist, ihm sein vergessenes Notgerät zu bringen. Er kann es vielleicht nötig haben. Da ist keine Bewegung oder ein anderes Lebenszeichen. Keine Antwort kommt. Schweigend, ohne etwas zu sagen, starrte Hark in Verwirrung, blinkte. Mit verengten Augen sog er die Luft durch die Nase, krauste die Stirn. Sonnenlicht filterte in den Raum. Er drehte den Kopf. Unsinn! Einstein hat gezeigt, dass die Gravität keine Kraft ist, sondern eine Verwerfung. Eine Raumverwerfung. Dies ist seltsam. Aber ich denke, ich fange jetzt an zu begreifen. Endlich. Ein Schiff mit Gravitätsantrieb würde seinen Bestimmungsort ohne Zeitverzug erreichen. Sind Sie sicher, unser Schiff wird sich nach der Reparatur etwa so entpuppen wie ein Gravitätsschiff? Ich will verdammt sein. Ich habe Ihnen kurz die Operation des Gravitätsantriebs umrissen und ein theoretisches Diagramm auf die schwarze Tafel gezeichnet, Major. Ich sage Ihnen, zu viele technische Abers sind noch ungelöst. Sie sind gewiss eine weise alte Ente und einer der besten Mechaniker, die ich je gesehen habe. Auf Sie kann man vertrauen, nicht zu versagen. Aber ich sage Ihnen, Ihr gegenwärtiges Schiff ist vielleicht ein wenig anachronistisch. Es entspricht nicht mehr den heutigen Standards der Konkurrenz. Es ist nicht mehr fähig, sich am Tagesende zu repräsentieren. Außerdem ist die Rumpfhülle verdreht und verbogen. Wie nah ist die Reparatur Ihrer Verfertigung? Dies kann 2 Jahre dauern. 2 Jahre? Ich will verdammt sein. Dann sind wir 2 Jahre älter und genauso viel Zeit weniger zu leben? Wie können Sie mit einem solchen Faktor fertig werden? Dies ist eine ernste Sache, aber es stimmt. Doch als erstes möchte ich Sie erinnern an die originale Arbeit hinter dem Gravitätsantrieb. 2 Jahre und nichts wird tatsächlich gemacht. Wie dies für alle Zeit so weitergehen? Jahr nach Jahr? Ich habe genug gehabt. Zurück zu Land und Rasse ist alles, was ich jetzt will. Ich bin verteufelt, verteufelt beunruhigt. Können Sie sich nicht dazu bringen, Ihre Selbstkontrolle zu bewahren? Ermuntern Sie sich. Nehmen Sie es mit der Ruhe. 2 Jahre. Oh ja. Inzwischen arbeiten wir alle, Nacht und Tag, an den Invasionsvorbereitungen. Wir haben mit Wirklichkeitssinn geplant. Kennen die Chancen. Es gibt für einen Fehlschlag fast keine Chance mehr. Oh, ich muss zurück. Wieder an die Arbeit. Die Kontrollgeräte und die Kontrollverkabelung überprüfen. Die Zustände und Sonstiges beobachten. Ich kann alles reparieren, was es gibt. Treffen Sie mich in der großen Reparaturhalle. Wir machen den Rigiditätstest. Vielleicht kann ich Ihnen dann irgendetwas Letztendliches sagen. Sie haben mich gelehrt zu akzeptieren. Dies ist alles, was ich tun kann. Dies ist wahr. Ich musste erkennen, wie sich eine Stimme so entpuppte wie die des Mechanikers. Dies ist der Beweis, über ihn wirklich verbündet zu sein. Ich beginne, seine Rolle hinter der Invasion zu sehen. Verschwörung! Dies ist eine verteufelt ernste Sache. Und mehr. Ich beginne zu begreifen, dass mein Demolieren der Nummer 1 Person das Problem des Überlebens für mich sehr viel schwerer macht. Drohung. Unheil. Es ist meine Hoffnung, dass die Staatspolizei Schnellverfolgungsfahrzeuge ausgeschickt hat, um die Invasion zu bekämpfen. Während ich die Zeit bis zu ihrer Ankunft zähle, sollte ich noch einen Anruf bei der Staatspolizei machen. Noch eine allgemeine Aufforderung senden lassen. Ich wähle die Nummer. Es gibt eine bestimmte geistige Kapazität hinter meinem Erinnern daran. Zahl nach Zahl. Dies ist die Staatspolizei? Sie wollen uns? Was ist es? Welcher Art ist das Problem? Dies ist Hark. Lassen Sie mich erinnern an den originalen Notfall hinter meinem letzten Anruf. Invasion. Und lassen Sie mich fragen, ob Sie Schnellverfolgungsfahrzeuge ausgeschickt haben, überall hin, zum Blockieren der Straße. Dies ist der Ort, wo der Nervenstrang der Invasion entworfen und geplant wird. Die genaue Lokation ist ein Ort namens Reparaturgebäude. Wieder dränge ich Sie, umgehend hier zu sein. Haben Sie für alle Fälle Bewaffnung und Notgerät zur Hand. Es gibt viele Gefahren bei der Invasion, bei weitem genügend, um Sie, uns alle, auf der Hut zu halten. Hallo? Können Sie die Situation sehen? Ich will verdammt sein. Hat dieser altersgelbe Offizier in goldener Tresse einfach aufgelegt? Er begann aus dem Raum zu laufen, in Richtung großer Reparaturhalle, das Notgerät für den Mechaniker in der durchsackenden Wolldecke tragend. Feuchter, schwerer Schweiß lag überall auf seinem Körper. Er schwankte von Seite zu Seite. Endlich erreichte er den überwölbten Eingang, das große Eisentor der Reparaturhalle, stieß es auf. Hart trat ein, blinkte. Die Halle vor ihm war ein von Neonlicht überfluteter Raum. Ein Tollhaus aus Lärm. Beharrliche Schallwellen trafen von überall her auf ihn. Dies ist eine ernste Sache. Es ist tatsächlich hier, dass die Invasion vorbereitet wird. Schrill rauschte die Luft. Die Luft dröhnte wild. Schalter schlossen sich, öffneten sich wieder. Luft kreischte hinaus. Pumpende Relais erglühten zum Leben. Hucks Gehirn taumelte und er stolperte über Teile von Kabeln und ein Gerüst. Inmitten sich bauschender Wolken von Partikeln hämmerte der Mechaniker eine Delle im Schiffsrumpf zurecht. Köpfe ruckten hervor, umherspähend, voller Neugier. Ihre wie korrodierten Schädel glänzten nackt und pink, noch farbfrisch. Jeder wie sein eigenes Totenhaupt. Sie starrten mürrisch. Andersartige Formen von Existenz. Kurzwüchsige Missgestalten sind es. Die Invasoren. Herr Hark! Was bringt Sie hier heraus? Ich bin überrascht über Sie. Ich soll Ihnen Ihr Notgerät bringen. Doch wir sollten ein Gespräch haben. Ich beginne, Ihren Punkt zu sehen. Lassen Sie mich sagen... Sind Sie nicht überrascht über mich? Nun werden wir einander konfrontieren. Ich werde Sie demolieren, Herr Hart. Hierher zu kommen ist, als ob Sie Ihr Leben selbst enden. Guter Gott im Himmel. Dies ist verwunderlicherweise die Nichte des Mechanikers, die ich doch zu Tode befördert habe. Kein lebendes Ding und doch so sehr wie ein Lebewesen. Wirklich sehr. Da steht sie, die Hände auf den Hüften. Kann dies wahr sein? Es ist wie ein Granatenschock. Mein Herz krampft zusammen. Vor Verblüffung gaffend begann er, das ganze Bild zu sehen und hatte Mühe, seine Selbstkontrolle zu bewahren. Doch es war eine reale Tatsache. Die Nummer 1 Person, das verdrehte Stück, lebt. Hat der Mechaniker sie repariert? Das ist doch unmöglich. Sie muss mit bösen Dingen in Verbindung stehen. Hat sich zu einer andersartigen Form von Existenz erhoben. Was hat dies zu bedeuten? Die Natur der Dinge ist in der Gewohnheit, sich selbst zu verderben. Unglücklicher Verderb! Huck wich weiter zurück, halb und halb auf einem regelrechten Rückzug. Sterne sprühten rings um ihn. Er rang würgend nach Luft. Konnte er diesmal auf ein Entkommen harren? Die Invasoren, schwarz, flach und pelzig, drängten gegen ihn und rings um ihn herum. Er blickte auf seinen Tod voraus. Ich verlange sein Leben! Wir sind sehr bestrebt, anzufangen. Lassen Sie mich zuvor sagen... Sein Körper soll in Agonie schrillen. Begehrtes Vergnügen. Er wird nicht fähig sein, sich am Tagesende zu repräsentieren. Vielleicht ist er was Gutes zu essen. Er sieht unsere Strategie. Er weiß, das muss enden, ganz unbedingt. Ich war schon oft mit Erdmännern in Kontakt. Alle sind gefressen und korrodiert. Gefressen und korrodiert! Fressung und Vernichtung waren die Drohung, sich auf Hark herabzusenken. Er schrillte in Agonie und hatte eine große Menge Angst. Begehrtes Vergnügen! Kaputt, kaputt, kaputt! Doch es war in der nächsten kurzen Sekunde, dass draußen eine Stimme ein Wort hatte. Dies ist die Stadtpolizei. Wir wissen... Wir sehen Ihre Strategie. Wir haben Schnellverfolgungsfahrzeuge, beladen mit Soldaten und Kanonen und Notfeuerschutzsystemen. Sind für alles gewappnet? Wir haben die Kontrolle. Es gibt für eine Invasion fast keine Chance mehr. Beginnen Sie ohne Widerstreben herauszukommen. Dann wird es gute Ordnung sein. Staatspolizei! Ich will verdammt sein! Unglücklicher Verderb! Hark hat den Anruf gemacht und ihnen den Weg umrissen! Es war meine Hoffnung, dass die Staatspolizei nicht völlig zu spät käme. Dies ist eine ernste Sache. Es schwebt ein Gefühl des Versagens über der Invasion. Zurück wieder zu Land und Rasse wollen wir halb über die Galaxis hinweg. Wir fordern unser Schiff zurück! Lassen Sie mich sagen, was ich zuvor sagte. Ihr Schiff ist verdreht und verbogen. Die Reparatur erfordert 2 Jahre und der Gravitätsantrieb zu viele technische Abers. Ich will verdammt sein! Wir müssen sofort beginnen zu fliehen. Aufstellung nehmen, meine Einsteigeluke. Dies ist kein Spaß mehr. Fangt sofort an, das Schiff zu starten. Lasst die Kontrollen rotieren. Jawohl, Major. Warten Sie! Bewahren Sie die Selbstkontrolle! Halt! Ich bin die Nummer 1 Person. Es ist mein Befehl, gegen die Erdmänner zu kämpfen. Wir haben genug von dir gehabt, verdrehtes Stück. Du bist so weit von uns. Eine alte Ära liegt hinter uns. Ich bin über Sie überrascht. Wieder dränge ich Sie, hier zu bleiben. Das Reparaturgebäude wurde von den zündenden Antriebsdüsen enorm durchgestaubt. Hark starrte blinkend. Ich beginne, die Gefahren hinter dem Starten des Schiffs zu sehen. Das Wichtige ist, in Deckung zu gehen. Ein plötzliches Mahlen und Malmen erklang. Es dröhnte im Bogen. Der Gravitätsantrieb ist außer Kontrolle. Davon Unheil! Wie können wir mit einem solchen Faktor fertig werden? Schuld an allem ist Hark! Nein! Durch die Explosion wurde die Kraft der Gravität freigesetzt, sodass eine Raum- und Zeitverwerfung stattfand. Mit seiner großen Angst stand er wieder am Straßenrand. Er sah, wie ein Radfahrer, ein älterer Mann in grauem Mantel, mit dem Vorderreifen in eine Straßenbahnschiene geriet. Vorsicht! Hark lief voller Hilfsbereitschaft zu dem Gestürzten. Am Boden, gleich neben dem noch zitternden Fahrrad, lag der Verunglückte, verwickelt in seinen grauen Mantel. Sind Sie verletzt? Ich denke nicht. Als Hark den liegenden Mann sprechen hörte, wandelte ihn urplötzlich ein Grauen an. Ein Grauen, gegen das seine Angst verblasste. Darüber war er sehr erstaunt. Es schien keine vernünftige Erklärung dafür zu geben, doch konnte er der Empfindung nicht widerstehen. Etwas rief ihm über den Abgrund von Zeit und Raum hinweg zu, er solle unverzüglich davonlaufen, so schnell er konnte. Und das tat er. Heda! Junger Mann! Sie können mich doch nicht einfach hier liegen lassen. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Der Notfall erfordert alles. Der Notfall erfordert alles. Von Eugen Egner. Mit Otto Sander. Es herrschte ein tiefes Licht. Heinrich Schmieder. Hübsche Sache. Walter Renneisen. Gefressen und korrodiert. Astrid Meierfeld. Zieh die Zunge ein, Nichte. Kathleen Gavlich. Begehrtes Vergnügen. Alexander Hauf. Der Raum ringsum hüpft. Ingo Naujoks. Ich will verdammt sein. Steffen Schult. Dies ist kein Spaß mehr. Und Matthias Schawinikas. Kaputt, kaputt, kaputt. Technische Realisation. Jonas Bergler. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003.